5.4 Es regnet in Berlin und Zürich. Es ist sonnig in Bern und Köln. In Paris und München schneit es. Es ist bewölkt in Jena. Das Wetter in Athen ist schön. In Kiel und Nürnberg ist es heiter.